Ja, ich habe hier schon Ordner aufgemacht, damit ich die Anwälte mit Namen, Rang und Namen von Anfang an nennen kann. Machen Sie es, wie Sie es möchten. Ja, ich habe das hier. Wie viele Anwälte sind es denn insgesamt? Das ist, es fängt an mit Onkel. Dann war das. Eine Sekunde bitte. Und immer laut ins Telefon. Ja, ich wollte das erst jetzt einmal Ihnen so erzählen, Ja. dass wir das dann hinterher in Reihe und Glied bringen. Ja, genau. So. Und zwar, es fing an mit dem Rechtsanwalt Unkel. Und zwar in dem verabredeten Streit gegen mich durch Herrn Meister in Verbindung mit der Familie Eike, mit dieser Sippe. Einen Moment, ich nehme die Akten mal an meinen Schreibtisch. Dann kann ich Ihnen im Sitzen alles ein bisschen leichter erzählen. Ich hätte heute Gott sei Dank ein bisschen mehr zu tun. Man muss von irgendetwas leben, ne? So, das war der Streit. Ich wurde angezeigt, ohne jemanden berührt zu haben, von Herrn Meister, verstorben. Und wir wurden vertreten von dem Rechtsanwalt Unkel in der Löbbecke und Partner in dieser Sozietät. Aber der Herr Unkel, was wir vor dem nicht wussten, der wurde von einem Richter darauf hingewiesen, dass er endlich seinen Mandanten mal vertreten sollte. Der wäre angeblich 14 oder 13 Kilometer quer durch die Stadt gefahren, mit allen Ampeln und allem rundherum, innerhalb von ungefähr circa 10 oder 13 Minuten, um ein Haus anzustecken und dann die gleiche Strecke nochmal zurück. Und da hat der Richter ihm gesagt: Herr Unkel, es wird Zeit, dass Sie Ihren Mandanten vertreten. Ja. So, und das wurde vom Landgericht dann an das Amtsgericht zurückverwiesen. Das war ein türkischer Mitbürger, der sollte angeblich sein Haus angesteckt. Da sind dann Leute umgekommen und dann sollte er in der gleichen Zeit dann zurückgefahren sein. Also ein Ding, eine Unmöglichkeit. Ja. So, und dieser Anwalt, der hat uns dann angeblich vertreten. Und ich wurde, ohne jemanden berührt zu haben, verurteilt wegen versuchter Körperverletzung und wurde in dem folgenden Privatverfahren, das war eine Freundin der Anwältin, Sott Völker, die Frau Sott, das war eine Freundin, sie hat da als Richterin zwei Schulfreundinnen sitzen, und da wurde ich wegen Körperverletzung verurteilt, so und so viel Schmerzensgeld zu zahlen, ohne dass ich diesen Mann berührt hatte. Ich hatte eine Videoaufnahme, um mein Eigentum zu schützen, installiert, auch mit so Nachtsichtigen. Und aufgrund dieser, im ersten Verfahren, aufgrund dieser Aufnahme konnte ich nachweisen, dass ich den Mann gar nicht berührt haben konnte. Und der Staatsanwalt, der sich da eingemischt hatte, der hat mich angeschrien, hat sein Gesicht wie ein Affe hinter den Händen und hinterm Ellbogen versteckt. Und mir ist dann etwas später eingefallen, den kannte ich. Und zwar in einem Strafverfahren. In einem Verfahren, in dem ich als Zeuge gegen seinen Sohn war, der ist bei Rot über eine Ampel gefahren und hat, wer die junge Frau hätte, die nicht abgewürgt, dann wäre ich wahrscheinlich hier. Und aufgrund meiner Aussage wurde der Sohn dann verurteilt, und das war dann der Staatsanwalt, der dieses Nachbarschaftsstreitsverfahren eingegriffen hat, obwohl das gar nicht durfte. Diese Aussage stammt wiederum auch von Hamm oder von der Generalstaatsanwaltschaft. Und das Verfahren habe ich natürlich mit Sang und Klang da verloren. Ohne jemanden berührt zu haben, wurde ich dann verurteilt. So, dann ging es weiter. Dann wurde ich vertreten von Joachim Sturm in Bottrop. Also der Herr Unkel in der Sozietät Löwecke und Partner. Da kann man nur sagen: Hast du den Unkel, wird im Gericht Unkel. Also, das ist kein Rechtsanwalt, das ist ein das ist unfähig. Man kann auch nicht mal sagen Rechtsverdreher. Dafür ist es zu dumm. Der zweite, der uns vertreten hat, war Joachim Sturm in Bottrop, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Familienrecht. Der hat einfach alles so schleifen lassen. Und auf Einspruch, meine Frau hat dann eingesprochen und hat dann gesagt, das ist der Einspruch hier, der müsste doch gemacht werden oder was. Hat er das an eine Anja Hüppe, die war aus Lernzwecken noch praktisch da, hatte zwar ihre Rechtsanwältin gemacht, aber sollte noch da, die Assessorin oder so hat sie sich uns vorgestellt. Sie war dann später Rechtsanwältin, der hat er dann einfach in die Hand gegeben, ohne uns zu fragen. Und die kam aus dem Richterzimmer und der Fall war für uns gegessen, da brauchen wir nicht drüber unterhalten, das war verkauft. Weil die Anwältin, die hier zwei Schulfreundinnen hat und da ist ein Richter, ich will dem Richter nichts tun, er kann da mitunter nichts. Aber welcher Richter hört nicht auf eine Anwältin, wenn ein Kollege mit der involviert ist? Also er muss zwingend nichts damit zu tun haben. Ich habe zwar alle beim Landeskriminalamt Düsseldorf angezeigt, vorsichtshalber, kam natürlich dann zurück. Nein, wir haben alle saubere Hände. So, natürlich verloren. Dann haben wir auf Anraten einen anderen Anwalt eingeschaltet. Und zwar war das der Anwalt Matrisch aus Gelsenkirchen-Buer. Hochstraße 48, da hat er sich momentan, ist er nicht mehr da, ist nach Resse gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe von einem anderen Fall gehört, dass der LKW ein Personenfahrzeug hinten drauf bei Rückstau in einer Autobahnabfahrt ist ein LKW einem PKW aufgefahren. Und zwar ist das ein Neffe, Großneffe von uns. Ja, selbst diesen Fall, der wurde vergurkt. Der LKW-Lenker, der hat auf einmal Zeugen gebracht, die alle nicht da waren. Nämlich, wer ist zu Fuß schon auf der Autobahn? Ja. Ne? Dann ging es weiter, hier mit der Matrisch. Bei dem letzten Verfahren am Landgericht in Essen kam Herr Matrisch aus dem Richterzimmer und jovial entschuldigte der Richter natürlich sein Späterkommen. Und dann redete dieser Richter, den Namen haben wir auch, einen Moment, da müsste ich nochmal nachschauen, redete so: Herr Eickel, wenn Sie hier etwas beanspruchen, Herr Balker hat in Notwehr gehandelt, dann wenn Sie 180 Euro haben wollen für irgendwie etwas und Herr Balker hat die Zähne kaputt, die Brille kaputt und alles, dann müssen Sie den Herrn Balker dann trotzdem, wer weiß was. So, und dann wurden wir alle rausgeschickt und dann letzten Endes war das, ich wurde verurteilt, trotz Notwehr, trotz allem. Und Herr Matrisch, ich hatte so einen hohen Blutdruck und ich habe Tinnitus auf beiden Ohren. Ich habe die ganzen Sätze alle nicht verfolgen können. Hätte ich wahrgenommen, dass der Anwalt Matrisch, der Richter gesagt hat, wir nehmen zurück, hätte ich Herrn Matrisch vom Stuhl gekippt, glauben Sie mir. Das ist genauso, als wenn man wie Brutus, der seinem Dienstherrn Nero den Dolch in den Rücken stieß. Also schlimmer kann es nicht mehr werden. Also er hat Sie auch gar nicht gefragt, ob Sie einverstanden sind. Nein, überhaupt nicht. Ich habe das ja alles gar nicht mitbekommen, weil durch den Tinnitus und durch den hohen Blutdruck, wir haben doch mit dem Gericht nichts zu tun gehabt, groß. Meine Frau war sehr verwundert. Ich habe das aber gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur Rauschen im Kopf gehabt. Und dann war das praktisch vorbei. Ne? Ich war der Meinung, dass das eindeutig für uns geht. Ne? Ja. Ja. Das waren die Anwälte. Und dazu kann ich Ihnen nur sagen, wer diese Anwälte hat, der ist verkauft, verraten, verratzt. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Hatten Sie einmal einen Rechtsanwalt, mit dem Sie zufrieden waren? Ja. Das ist die Kanzlei Benneken und Partner in Mahl. Und mit wie vielen Rechtsanwälten waren Sie unzufrieden? Ja, mit allen vorher. Wie viele waren das? Das war, einen Moment mal, ich habe gerade, das war Unkel. Das war eine Sekunde, Joachim Sturm, dann die Anja Hüppe, aus der gleichen Sozietät, die uns einfach an den Hals gehängt wurde, ohne dass der Herr Sturm gesagt hat, hier, ich mache Ihren Fall nicht weiter. Unkel, Sturm, Hüppe, dann Matrisch. Auf Hochstraße 48 Gelsenkirchen-Buhr, aber der Bund hat jetzt seine Kanzlei nach Ratze verlegt, aus welchen Gründen noch immer. Und alles, was wir vor dem hatten, war, wenn ich das so sagen darf, meiner Meinung nach Schrott. Die waren nicht wert, diesen Namen führen zu dürfen. Die verkaufen ihre Klienten und verlangen dafür noch Geld. Ja, und wie viel Schaden haben Sie insgesamt etwa dadurch gehabt? Wenn ich alles hochrechne... Auch was Ihnen gegangen ist, was Sie an Ansprüchen... Ja, zum Beispiel, ich bin Personenbetrieb, was durch diese Rederei und Schmutzkampagne gegen mich, dann muss ich schon sagen, das geht ja schon fast in die 100.000. Insgesamt, ich habe das einfach mal so Daumen mal Pi überrechnet, ich sehe bis zum Streit, was ich umgesetzt habe und weil ich einen guten Ruf hatte, aber dann hier in der gesamten Umgebung, alle Kunden, das wurde immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und das kann man auch in meinen Finanzpapieren nachlesen. Also ich will nicht zu hoch reifen, aber es bewegt sich in Konditionen bis zu 100.000. Ja. Und hätte ich nicht die Chance gehabt, zurückzugehen, das heißt, ich musste mich arbeitslos melden und erwirtschafte selbstständig, aus selbstständiger Arbeit, damals bis ich Rentner wurde, bis zu 400 Euro im Monat netto Gewinn. Zweimal im Jahr durfte ich das Doppelte haben, aber davor war der Steuerberater zu bezahlen, etc., etc., etc., etc. Das heißt, was da alles abgegangen ist, der Steuerberater hatte am Anfang gesagt, Herr Walker, was machen wir mit dem ganzen Geld? Weil ich so guten Ruf hatte, hatte ich sehr gut zu tun. Und das wurde alles kaputt geschwatzt, alles von dieser Sippe, die unter mir wohnt. Manchmal hatte ich den Eindruck, als wenn irgendwie die Töchter da sich da, anders kann man das nicht mehr erklären, ich wage es gar nicht auszusprechen. Und alles nur, weil diese Dame da unten, die Mutter, mir so nachgestellt hat und ich habe mich mit ihr nicht befasst, dass Fremde gesagt haben, hör mal, hast du Honig in der Hose, die ist ewig hinter dir her. Und das ist ursprünglich, der Hass, der daher kommt, ist ursprünglich aus dieser Situation, weil ich sie nicht angefasst habe. Der Mann, der hat da über 30 Jahre schon die Prostata weg und da ist nichts mehr. Der kann auch nicht mal sein Wasser halten, der trägt Windeln und macht dir nachts Terror, weil er als einziger darauf besteht, so einen alten Wasserdrücker benutzen zu können an der Toilette. Wenn man da drauf drückt, dann springt man nachts aus dem Bett. Aber das sind alles so Sachen. Jeden Morgen werden wir durch Heizungsklopfen hier. Aber Sie wollen ja nur von den Rechtsanwälten hören, ne? Ja, das war schon erstmal genügend so. Da haben wir das meiste erst einmal gehört. Ich will Ihnen wirklich sagen, ich hatte manchmal wirklich den Eindruck, als wenn gewisse Leute mich zum Mörder machen wollen. Nämlich, das ist, wenn Sie das jeden Tag, die Waschmaschine meiner Frau wurde manipuliert. Das heißt, die Wäsche war durchgelaufen, aber sie hatte dann ich habe Gewerbekleingerät, 6 Kilo Biele, und die Wäsche kam schmutzig nach oben. Ich sage immer, was ist hier los? Du bringst mir schmutzige Wäsche hoch, wir haben eine Waschmaschine Miele, kannst du damit nicht umgehen? Da war fast ein Streit programmiert, aber ich habe das Gerät zweimal untersucht, da kam das wieder vor. Ich habe es wieder untersucht und habe das Diagnosegerät angeschlossen. Als Selbstständiger habe ich natürlich diese Dinge und ich konnte keinen Fehler finden, bis wir unten unsere Vermutung bestätigend die Frau Eike erwischt haben, wie sie das Automatikprogramm über den Heizpunkt hat drüber weglaufen lassen. Dann lief die Wäsche praktisch nur so ein bisschen durch Kaltwasser, wurde hinterher zwar geschleudert, aber der Schmutz war noch drin. Ja. So, und wird wohl alles noch vor Gericht gehen. Genau wie für eine Tochter, da ist sie noch rechtsanhängig. Und den ersten Prozess, den haben wir durch Herrn Benneken super abschließen können. Und der hat gesagt, Herr Walker, Frau Walker, ich hole Sie aus dem Dreck raus. Sie haben Sie als Feindbild ausgemacht und lassen sich jetzt da voll aus. Aber das ist ja klar, seitdem wir das Feindbild sind, hat sie keine blauen Augen von ihrem Mann mehr und hat keine, muss kein Gips tragen. Nämlich immer, wenn der Alkohol getrunken hat, in Form von Schnaps, dreht dieser Mann durch und vergreift sich an seine Frau. Bisher. So genau wie bisher. Meine Frau vergriffen. Da hat die Treppe runtergeschmissen, sie hätte tot sein können. Ja. Da wurde ja der Augenzeuge totgeschwatzt. Ein 14-jähriger Junge, der genau gesehen hat, wie das passiert ist und der Polizei gezeigt hat, genau wie er das gemacht hat. Mit der Bein an die Wand, mit der linken Hand, mit der rechten Hand am Geländer, mit der linken Hand meine runterkommende Frau und hat sie über das Bein gerissen, wäre sie mit dem Kopf gegen die Mauerecke geschlagen, wäre sie tot. Ich bin in den Keller, ja, meine Frau helfen, ja, und dann wurde ich dann in den Rücken getreten und lag dann quer, weil ich ihn nicht losgelassen habe, unter diesem Frauenschläger. Und da wurde auf mir rumgetrampelt und wer weiß was. Und für die Nachtwanderung mit meinen Enkelkindern hatte ich Gott sei Dank Pfefferspray in der Tasche. Hätte ich das nicht beigehabt, wäre ich nicht hier, könnte ich nicht telefonieren, da wäre ich wahrscheinlich tot und meine Frau hätte wahrscheinlich noch ein paar Mal die Treppe runtergeschubbt. Und diese Aufwallung wären wir, das heißt meine Frau und ich, wären wir nicht charakterlich so von unserer Erziehung her gefestigt und wären mental nicht so stark durch Meditationen, die wir machen oder wie auch immer, dann wäre ich schon zum Mörder geworden. Es wäre ein leichtes für mich, diese Sippe auszulöschen. Es wäre ein leichtes. Wäre, aber das ist es ja nicht. Das ist es nicht, das würde ich nie in meinem Leben tun. Und diese Herrschaften, die das wohl gerne sehen würden, die werden vergebenes warten. Ja. Anständig erzogen. Und bis zum Tod werde ich auch anständig bleiben. Mhm. Ja, da möchte ich mal nun die Frau Stempel anrufen. Die hat ja auch einiges erlitten. Ja, liebe Frau Stempel, was mit der gemacht wird, das ist auch unter aller Würde. Und was mit ihrem Mann wurde ja praktisch hingerichtet durch Medikamentenentzug und den haben die... Gewalttätige Ärzte. Bitte? Gewalttätige Ärzte war es. Gewalttätige Ärzte, wirklich. Ich habe ja 2 Wirbelsäulenbrüche und der wurde von der Versicherung natürlich auch nicht anerkannt, weil ich ja bei der 2. Wirbelsäulenbruch, da wurde gesagt, das kam alles vom ersten. Also, und für 46 Klebejahre, davon 10 Jahre unter Tage, bekomme ich sozial praktisch, wie heißt das hier, die Überlebenshilfe. Ich bekomme 1033 Euro Rente für 46 Arbeitsjahre, davon 10 Jahre unter Tage. Und war nie ein Faul, ich habe immer gearbeitet. Also, dieser Staat, der hängt mir über, ist ein Auswanderungsland. Ja. Ja, es gab, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, wir beschäftigen uns sehr viel damit, zum Beispiel, da gab es einen Brunnenbauer in Bayern, der hat 1952 gesagt, es wird europaweit ein Geld rauskommen, da kann man sich den A mit abputzen. Ich möchte das Wort nicht aussprechen. Und dann hat er auch gesagt, endlich wird das deutsche Volk aufstehen und mit den Knüppeln die Politiker erschlagen. Ob ich das noch erlebe? Ich weiß es nicht, aber das denken viele so. Manche noch schlimmer. Ja. Ich habe auch schon Leute von Panzern sprechen hören. Panzer nach Berlin. Ja. Selbst türkische Mitbürger hier haben gesagt, wird Zeit, dass hier ein Adolf Hitler wieder hinkommt. Was ist das für eine Aussage eines türkischen Mitbürgers hier? Der meint etwas Ähnliches anderes. Der meint, dass man heutzutage wieder kräftig gegen das Unrecht und die Korruption vorgehen muss. Genau so hat sie es ja auch gemeint. Sie hat nicht gemeint von KZs oder Kriege oder was. Sondern jemand, der etwas mit Gewalt durchsetzt. Richtig. Es gibt ja keine Politiker mehr, die haben alle nur Monopoly gespielt einmal und denken, sie könnten ein Land lenken. Was man da heutzutage sieht, was sich Politiker nennen. Also ich würde mich schämen, wenn ich anstelle derer Leute behaupten würde, ich hätte den und den Beruf. Also nein. Ich hab drei erlernte Berufe und angelernte Fähigkeiten, ich kann alles nachweisen. Ich war Elektrolehrlingsausbilder auf der Schachtanlage. Ich war Jugendleiter der Schredderjugend und das werden keine straffälligen Leute oder aggressiven Leute oder wie auch immer. Hat mir nichts genutzt. wenn man Schulkollegen als Richterin hat, hier wie diese Frau Sotzölker, dann haben wir keine Chance. Ja? Und dann so Unerfahrene wie Anja Hüppe aus Bottrop und verkauft wird, ja, dann lasse ich die nächste Mal auch einen gewinnen. Das ist Gerechtigkeit, oh Gott.